Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der blaue Dunst. Erster Teil. Der Mann, der in meinem Büro saß, sah aus, als wäre er einer Illustrierten entsprungen. Sein Kopf glich den Normschädeln männlicher Models und sein Grinsen hätte zu jeder modischen Unterhose gepasst. Er hielt mir eine Todesanzeige unter die Nase und inhalierte den Rauch seiner Zigarette so tief, dass sich meine Eingeweide bei dem Anblick zusammenzogen. Balthasar Dunst wurde vor 2 Wochen erschossen aufgefunden. Die Polizei glaubt an einen Raubmord. Das ist natürlich Unsinn. Dunst wurde von Terroristen ermordet. Ich wusste gar nicht, dass noch welche frei herumlaufen, Herr. Ehrlich. Keiner von diesen Polit-Terroristen. Der heutige Terror kommt von den radikalen Gesundheitsaposteln. Haben Sie schon einmal von Matthias Münch gehört? Gehört er zur Allgemeinbildung? Münch ist radikaler Nichtraucher. Er hat eine Terrororganisation gegründet, die zum Ziel hat, alle Raucher zu ermorden. Da hat dieser Münch aber noch eine ganze Menge zu tun. Sind Sie etwa auch einer dieser militanten Nichtraucher? Es gibt nämlich immer mehr davon. Dabei geht es uns nur darum, dass fair informiert wird. Jeder nach seiner Fasson ist unser Motto. Aha. Dann befürworten Sie auch den freien Drogenkonsum. Nein, absolut nicht. Rauchen ist im Gegensatz zum Drogenkonsum in diesem Land erlaubt. Dafür stehen wir ein. Wir sind für mehr Toleranz. Genau so sehen Sie auch aus. Wir sind alle bedroht. Die Demokratie, die Freiheit. Und die Eichhörnchen. Bitte? Wenn alle bedroht sind, dann auch die Eichhörnchen. Ja, meinetwegen. Überführen Sie Münch und seinen Terrorverein. Frau Rüdisüli hat er auch schon bedroht. Wer zum Teufel ist Frau Rüdisüli? Oh, sie ist eine brillante Wissenschaftlerin. Sie arbeitet für uns. Reden Sie mit ihr und reden Sie mit Münch. Sie werden sehen, dass ich recht habe. Er gab mir einen Umschlag, in dem 10 Hunderter steckten. Ich nahm den Fall widerwillig an. Kerle wie er kümmerten sich einen Dreck um so hehre Dinge wie Freiheit. Ihm ging es nur um die Kohle auf seinem Konto. Selbst die Eichhörnchen waren ihm stinkegal. Ich besuchte die begnadete Wissenschaftlerin. Sie sah aus wie eine Mittelschülerin, die man vor 50 Jahren in eine Besenkammer gesperrt und darin vergessen hatte. Ja, ich werde bedroht. Seit Jahren schon. Telefonisch und mit Briefen, alles anonym. Aber das hindert mich nicht, weiter zu forschen. Und wonach forschen Sie? Ich werde wissenschaftlich einwandfrei nachweisen, dass Rauchen nicht gesundheitsschädlich ist. Das dürfte nicht einfach sein. Wem sagen Sie das? Die ganze WHO habe ich gegen mich. 2/3 der Bevölkerung. All die Ärzte und Demagogen. Dabei bin ich ganz nahe dran. Wussten Sie, dass Raucher viel weniger oft an Alzheimer erkranken? Vermutlich, weil die meisten eine Abkürzung durchs Leben nehmen. Ach, was alles Propaganda. Im Übrigen habe ich nie geraucht. Tatsächlich? Und weshalb wollen ausgerechnet Sie nachweisen, dass Rauchen unschädlich ist? Ach, wissen Sie, ich war immer sehr ängstlich. Ich habe einen Horror vor Krankheit und Siechtum. Schon als ich 16 war, wollte ich rauchen. Aber da war immer diese Angst. Deshalb begann ich zu forschen. Ich sagte mir, wenn du einwandfrei nachweisen kannst, dass Rauchen unschädlich ist, dann kannst du endlich ohne Ängste mit Rauchen beginnen. Leider ist mir der wissenschaftliche Nachweis bis heute nicht gelungen. Deshalb fürchte ich um die Gesundheit meiner Tochter. Sie raucht nämlich Kette. Sie erzählte mir, dass ihre Tochter eine überzeugte Veganerin sei und mit einem Mann zusammenlebe, der bereits mehrmals dabei erwischt wurde, wie er an den Ledersohlen fremder Frauen roch, da er es einfach nicht schaffte, genauso radikal wie die Tochter von Frau Rüdisüli zu leben. Da ich die Geschichte möglichst rasch hinter mich bringen wollte, besuchte ich Herrn Münch. Er weigerte sich allerdings, mir mein Leben angenehmer zu machen. Weshalb sollte ich einen Mord gestehen? Ich bringe niemanden um, schon gar keine Raucher. Die bringen sich selber um, früher oder später. Was soll ich mir da die Hände schmutzig machen? Es gibt Leute, die behaupten, dass sie ein Fanatiker sind. Und? Das ist mir egal. Die Tabakindustrie verdient Milliarden. Und sie investiert jedes Jahr Millionen, um die Konsumenten zu täuschen. Das ist wie mit der Autoindustrie. Nur wenn Druck gemacht wird, kommen die mit neuen Modellen, die sicherer und weniger tödlich sind für die Umwelt. Sie glauben also, dass eines Tages die gesunde Zigarette auf den Markt kommt? Nein, die wird es nie geben. Es wird auch immer Raucher geben. Das stört mich nicht. Was mich stört, sind die Leute, die daran Geld verdienen und so tun, als sei das ehrliche Arbeit. Wer außer Ihnen könnte Balthasar Dutt auf dem Gewissen haben? Woher soll ich das wissen? Dunst war ein ekelhafter Kerl, ein Lobbyist der übelsten Sorte. Er hat Politiker geschmiert, da bin ich mir sicher. Er zeigte mir mehrere Aktenordner mit Dossiers, die er angelegt hatte, um der Tabaklobby das Handwerk zu legen. Ich ging in mein Büro und rief einen Journalisten an. Dieser suchte mir ein paar Artikel über Dunst und sein Wirken heraus und faxte sie mir zu. Als ich die vielen Buchstaben verdaut hatte, ging ich ins Polizeipräsidium. Dunst, sagten sie, kommt mir bekannt vor. Ist das nicht der Mann, der nackt und tot am Steuer eines LKWs gefunden wurde? Oder ist das der Buchhalter, der seinen Geliebten schredderte? Dunst war Raucher und Geschäftsmann. Er verdiente sich mit Glimmstängeln eine Villa im Tessin. Tatsächlich. Hat er Zigaretten geschmuggelt? Nein, er hat sie nur verkauft. Er wurde erschossen. Der Fall liegt irgendwo hier im Präsidium herum. Vermutlich dient die Akte irgendeinem Sandwich als Verpackung. Jetzt fällt es mir wieder ein. Balthasar Dunst. Zwei Kugeln aus kurzer Distanz. Er wurde in seinem Appartement hier in der Stadt erschossen. Wussten Sie, dass der Mann uralte lange Unterhosen trug, als wir ihn fanden? Also, ich meine, der Mann war Multimillionär und trug diese scheußlichen Unterhosen. Dabei hört man doch immer wieder, dass reiche Leute so etwas wie Geschmack haben sollten. Also nicht in der Unterhose. Sie wissen schon, was ich meine, Maloney. Gibt es konkrete Hinweise auf die Täterschaft? Oder gehen Sie wieder einmal nach dem Try-and-Error-Verfahren vor? Die Ermittlungen laufen. Aber jetzt muss ich weg, Maloney. Eine Briefbombe ist explodiert. Wenn Sie wollen, können Sie ruhig mitkommen. Vielleicht lernen Sie noch etwas dabei. Wissen Sie, das mit den Briefbomben ist eine tückische Sache. Wir hatten einen Fall, da hat der Absender seinen Absender auf den Umschlag geschrieben. Und weil der Adressat umgezogen war, kam die Bombe wieder zurück zu dem Absender. Und der war so dämlich, dass er den Brief aufmachte. Unterwegs erzählte er mir noch ein paar Müsterchen aus dem beschaulichen Leben der hiesigen Polizei. Als er seinen Dienstwagen parkierte, schluckte ich leer. Aus dem Haus wurde gerade ein Mann auf einer Bahre herausgetragen. Ich sah sein Gesicht und erkannte meinen Klienten. Sein rechter Arm war blutüberströmt. Seine Augen waren schreckgeweitet und sein Gesichtsausdruck erinnerte an einen Bischof, dem eine Frau gerade mitgeteilt hatte, dass sie Zwillinge von ihm erwartet. Mein Klient lag in einem Spitalzimmer und jammerte. Er hatte bei der Explosion zwei Finger und eine Augenbraue verloren. Es dauerte gut eine Stunde, bis er seine Fluchtiraden beendet hatte und bereit war, meine Fragen zu beantworten. Einen Verdacht? Natürlich habe ich einen Verdacht. Das kann nur dieser Mönch gewesen sein. Wissen Sie, der Brief, das war nämlich kein gewöhnlicher Brief. Darauf wäre ich nie gekommen. Der Brief war nicht frankiert. Der Mörder muss ihn mir persönlich in den Briefkasten gesteckt haben. Was für ein Mörder? Sind Sie etwa gestorben und spielen hier nur den Jammerlappen? Er hat Dunst auf dem Gewissen, Dunst und beinahe auch mich. Ich habe ihn gesehen. Ganz in der Nähe meines Hauses. Er fuhr mit seinem Wagen mehrmals an meinem Haus vorbei. Das ist ein Fanatiker, ein rücksichtsloser Mörder ist das. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ich muss nachdenken. Schließlich bin ich nur knapp dem Tod entronnen. Anstatt nachzudenken, begann er wieder zu fluchen. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, abhauen. Bei Herrn Münch traf ich auf eine gut aussehende Frau mit dunkelroten Haaren und einen scheußlichen Beamten mit hellrotem Kopf. Herr Ehrlich behauptet, dass Sie die Briefbombe gebastelt haben, Herr Münch. Das stimmt einfach nicht. Ich bastle nicht. Nie habe ich gebastelt. Ich hasse Basteleien. Beim Anblick von Kartonagemessern und Laubsäge wird mir speiübel. Das stimmt. Einmal ist er ohnmächtig geworden, als er einen Scherenschnitt sah. Sein Vater hat ihn tagelang in den Keller gesperrt und mit ihm gebastelt. Er leidet heute noch darunter. Das ist kein Grund, mir nicht die Wahrheit zu sagen. Wer sind Sie überhaupt? Muss ich das sagen? Und was macht der hier? Ich komme vom Verein Basteln für Jedermann. Wir sind gerade dabei, uns ein Schnittmuster für einen Mörder zu zeichnen. Das ist ein Privatschnüffler. Lass nur, Sandra. Wir brauchen uns unserer Liebe nicht zu schämen. So ist das also. Sie lieben sich und brauchen sich nicht zu schämen. Toll machen Sie das. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich Sie fragen wollte. Moment mal. Ich habe nämlich in einem Kurs gelernt, wie man solche Situationen meistert. Ja, man muss sich nur konzentrieren. Moment mal. Au! Spinnt der? Nein, nein, die sind alle so. Herr Ehrlich behauptet, dass Sie kurz vor der Explosion um sein Haus herumgefahren sind. Unmöglich. Ich war hier die ganze Zeit. Und ich war bei ihm auch die ganze Zeit. Mein Mann kann ihn also gar nicht gesehen haben. Sie sind Ehrlichs Frau? Ihr Mann liegt schwer verletzt im Spital. Er wird es überleben. Jetzt weiß ich wieder, was ich fragen wollte. Wie heißen Sie, Frau Ehrlich? Das sagte ich doch schon. Ehrlich? Dann ist ja alles in Ordnung. Tolle Sache, diese Konzentrationsübung, Maloney. Mit der Zeit soll es auch ganz leise funktionieren. Möchten Sie es nicht auch mal versuchen, Maloney? Als ich wieder in meinem Büro war, atmete ich tief durch und legte mich eine Stunde unter den Schreibtisch. Das Telefon weckte mich. Eine Frauenstimme drang aufgeregt an mein Ohr. Sie sagte, dass ihre Mutter blutüberströmt in ihrer Wohnung liege. Ich machte mich sofort auf den Weg zu Frau Rüdisüli. Ihre Tochter machte mir auf und sah mich streng an. Vermutlich erkannte sie sofort, dass ich fast täglich arme Tiere aß. Meine Mutter liegt schwer verletzt im Bett. Jemand wollte sie umbringen. Tatsächlich? Und Sie waren dabei und haben applaudiert. Was fällt Ihnen ein? Ich habe meine Mutter vor dem sicheren Tod bewahrt. Ich weiß, wie man eine Wunde behandelt. Aber was glauben Sie, wie viele verwundete Tiere ich schon aus sogenannten Ställen befreit und gepflegt habe? Was genau ist geschehen? Meine Mutter lag hier auf dem Boden, blutüberströmt. Sie sagte, ich solle Sie benachrichtigen. Das habe ich getan. Also zuerst habe ich mich natürlich um Sie gekümmert. Schließlich ist es meine Pflicht als Tochter, das Leben der Mutter zu retten. Wenn Sie das sagen, wird es wohl so sein. Ja. Haben Sie jemanden gesehen? Etwas Verdächtiges beobachtet? Nein, ich habe nur meine Mutter gesehen. Ein grauenhafter Anblick. Ach, so schlimm sehe ich nun auch wieder nicht Ach, aus. Mutter, sei vorsichtig, sonst verblutest du. Ach, Blödsinn. Ist doch nur eine aufgeplatzte Augenbraue, wie bei einem Boxer. Ich werde sie nachher nähen lassen. Und weshalb wolltest du, dass ich den Polizisten anrufe? Das ist kein Polizist. Ach. Er ermittelt gegen Herrn Münch. Ich ermittle im Mordfall Dunst. Das ist ein Unterschied. Ist es nicht. Münch ist der Mörder. Er hat mich angerufen. Er hat mich bedroht. Er sagt, ich solle aufhören, für die Tabaklobby zu arbeiten, sonst... Was sonst? Na, sag es uns, Mutter. Sonst werde ich so enden wie Balthasar Dunst. Er will dich umbringen? Ja. Ich bin vor Schreck umgefallen und habe mich dabei verletzt. Hat Münch das wirklich so gesagt? Wörtlich? Wenn sie sagt, dass er es so gesagt hat, dann hat er es so gesagt. Das sagte doch meine Mutter gerade, oder? Ich hatte keine Lust zu widersprechen. Frau Rüdisüli erzählte mir, mit welcher Kälte in der Stimme Mönch sie bedroht habe. Ich hörte die Eiszapfen klimpern und ging zurück in mein Büro. Es war kurz vor 5:30 und ich hatte seit dem Morgen noch nichts Anständiges gegessen. Ich ging zu dem Italiener und aß ein Huhn. Es schmeckte ausgezeichnet, auch wenn es vermutlich kein glückliches Huhn war und mich Frau Rüdisülis Tochter dafür gehasst hätte. Langsam aber sicher hatte ich genug von all den Leuten, die das Rauchen oder Nichtrauchen zu ihrem Lebensinhalt gemacht hatten. Ich besuchte Herrn Münch, der sich noch immer mit Frau Ehrlich vergnügte. Ich drohte ihm, ihn zusammen mit einem fetten Zigarrenraucher in einen Hobbykeller zu sperren. Nur das nicht. Das ist eine grauenhafte Vorstellung. Den Raucher könnte ich verkraften, aber den Hobbyraum überlebe ich nicht. Schockieren Sie nicht so. Er ist sowieso mit den Nerven am Ende. Ich habe nämlich wieder zu rauchen begonnen. Gratuliere, gratuliere. Das ist das Beste, was einem Fanatiker wie ihm passieren konnte. Eine Tragödie ist es. Mir geht schon gern mit einem Aschenbecher ins Bett. Aber meine Liebe zu Sandra wird größer sein als die Sucht. Vielleicht solltest du zuerst mal mit Saufen aufhören, bevor du von anderen etwas Ähnliches verlangst. Wir könnten gemeinsam mit etwas aufhören. Das macht es leichter. Sehr gut. Dann hören Sie mit Sex auf. Das Gefängnis ist nämlich weniger lustvoll als die meisten Priesterbetten. Wollen Sie uns einschüchtern? Ihr netter Freund hat Frau Rüdisüle telefonisch mit Mord gedroht. Das hast du getan? Aber bist du verrückt? Alles halb so wild. Ich war betrunken. Und diese Rüdisüle kann ich einfach nicht ausstehen. Die spinnt doch. Nennt sich Wissenschaftlerin und kassiert jährlich 100.000 Franken von der Tabaklobby für ihre dämliche Arbeit. Und sie bezahlt niemand fürs Nichtrauchen? Das ist aber tragisch. Lassen Sie ihn in Ruhe. Er hat niemanden umgebracht und wird auch niemanden umbringen. Sie sind doch von meinem Mann beauftragt worden, herumzuschnüffeln, oder? Naja, ich habe etwas gefunden. Ein hübsches kleines Buch. Na und? Bei Lesern ist die Mordrate statistisch gesehen nicht größer als bei Nichtlesern. Dieses kleine Buch kommt aus Amerika. Es ist eine Anleitung, wie man mit einfachsten Mitteln sehr effektive kleine Bomben bastelt. Sie hielt mir das Buch triumphierend unter die Nase. Ich wusste nicht so recht, was ich davon halten sollte. Auf jeden Fall war es an der Zeit, meinem Klienten einen Besuch abzustatten. Er saß in seinem Garten unter einem Blechdach. Es regnete in Strömen, doch das hinderte ihn nicht daran, fröhlich zu lächeln, als er mich sah. Ja, ja, Regen ist etwas Sinnliches. Viel sinnlicher als die Sonne. Nie könnte ich in einem Land leben, in dem es nur ganz selten regnet. Ich bin geboren für die Sintflut. Wie geht es Ihrer Hand? Sind die Finger schon nachgewachsen? Ach, ich habe mich damit abgefunden, für den Rest meines Lebens ein Krüppel zu sein. Ja, das werde ich Münch nie verzeihen. Mir kommen gleich die Tränen. Schade ist eigentlich nur, dass die Bombe nicht auch noch ihr Gesicht verunstaltet hat. Ich mag Ihren Humor nicht, Maloney. Ist nicht weiter tragisch. Ich mag Klienten nicht, die mich hinters Licht führen. Sie haben die Bombe gebastelt, die sie verunstaltet hat. Jetzt machen Sie aber einen Punkt, Maloney. Ja, das ist eine infame Unterstellung. Wussten Sie, dass Ihre Frau ein Verhältnis mit Münch hat? Wollten Sie ihn deshalb hinter Gitter bringen? Ach, meine Frau soll machen, was sie will. Es stört mich nicht. Ehrlich gesagt ist mir Münch auch egal. Haben Sie die Zeitung gelesen? Über den Anschlag auf mich wurde überall berichtet. Ja, das genügt mir. Sie haben die Bombe gebastelt und explodieren lassen, nur um in die Zeitung zu kommen? Ich benötige Publicity. Ich kandidiere für den Nationalrat. Ja, leider hat mich die Partei als Alibi-Mann auf eine Frauenliste gesetzt. Ich bin nur die Nummer 25. Hinter 24 Frauen. Da musste ich einfach etwas tun. Sie dürfen mich nicht verraten. Ich bezahle Ihnen 5.000, einfach so, aber verraten Sie mich nicht, ja? Und was ist mit Balthasar Dunz? Wer hat ihn auf dem Gewissen? Das weiß ich, wahrscheinlich seine Geliebte. Er rief mich kurz vor seinem Tod an. Er wollte Schluss machen mit seiner Freundin, weil sie ihn sexuell überforderte. Er klang müde und ausgelaugt. Seine Freundin ist so eine Art Vegetarierin. Sie ist gegen Fleisch und alles, was mit Fleisch oder Leder zu tun hat. Ja, aber im Bett sei sie wie ein Tier, hat er gesagt. Ich ließ den hoffnungsvollen Politiker im Regen stehen. Allerdings erst, nachdem er mir die 5.000er feierlich übergeben hatte. Frau Rüdisüli forschte noch immer nach dem Unschädlichkeitsbeweis. Sie gab mir nur widerstrebend die Adresse ihrer Tochter. Diese arbeitete in einem Kinderhort. Ich mag Leute nicht, die beruflich im Leben anderer herumschnüffeln. Brauchen mich nicht zu mögen. Es genügt, wenn sie zugeben, dass sie Balthasar Duft mochten. Meine Mutter hat also ihren Mund nicht halten können. Das habe ich befürchtet. Sie ist ja eine so korrekte Person. Deshalb taugt sie auch nicht als Wissenschaftlerin. Die guten Wissenschaftler sind nicht korrekt. Die manipulieren, wo sie nur können. Ja, ich habe Balthasar geliebt. Hat ihnen meine Mutter die Waffe gegeben? Ich wollte sie zuerst wegwerfen, aber ich werfe nicht gerne etwas fort. Ihre Mutter hat Sie nicht verraten. Ach. Sie haben sich gerade selber verraten. Naja, das ist jetzt auch egal. Ich wäre sowieso in den nächsten Tagen zur Polizei gegangen. Das Leben macht keine Freude mehr ohne Balthasar. Er wollte sich von mir trennen. Dabei war ich drauf und dran, mich von meinem Mann zu trennen. Ach, wie ich Balthasar geliebt habe. Aber mich verlässt man nicht. Er hat nicht gelitten. Ich habe ihn mitten ins Herz getroffen. Jedes Schweinskotelett hat mehr gelitten als Balthasar. Der Polizist benötigte gut 2 Stunden, bis er begriff, weshalb die Tochter von Frau Rüdisüli unbedingt eingesperrt werden wollte. Mein Klient wurde übrigens kurz vor den Wahlen aus seiner Partei ausgeschlossen, weil er sich öffentlich darüber beklagte, von mehreren Frauen seiner Liste sexuell belästigt worden zu sein. Er gründete eine eigene Partei und erhielt bei den Wahlen 12 Stimmen. Wovon 11 ungültig waren, weil sie ganz offensichtlich von ihm gefälscht worden waren. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der blaue Dunst, 3. und letzter Teil.